Liebe Verleger, das tut jetzt vielleicht ein wenig weh, aber einer muss es mal deutlich sagen, euch hat niemand gerufen. Niemand hat gesagt, mein Internet ist so leer, kann da nicht mal jemand Zeitungstexte oder sowas reinkippen. Ihr seid freiwillig gekommen und ihr habt eure Verlagstexte freiwillig ins Web gestellt. Zuhauf und kostenlos. Ihr nehmt keinen Eintritt für die Besichtigung eurer hyperlinkfreien Wörterwüsten, weil ihr genau wisst, dass niemand dafür Geld ausgeben würde. Ihr habt seriöse und unseriöse SEO-Fritzen mit Geld beworfen, damit Google eure Seiten besonders lieb hat. Ihr seid ohne Einladung auf diese Party gekommen. Das ist okay. Ihr könnt gerne ein wenig mitfeiern. Prost. Aber wisst ihr, was gar nicht geht? Dass ihr jetzt von den anderen Gästen hier Geld kassieren wollt. Sogar per Gesetz. Verleger, geht's noch? Bitte unterbrecht mich, falls ich etwas falsch verstanden habe mit diesem Leistungsschutzrecht, was gut sein kann, denn logisch ist das alles bestimmt nicht. Ihr wollt eine Art Steuer kassieren für all die Arbeit, die es bereitet, Texte online zu publizieren. Das ist die Leistung, die geschützt und bezahlt werden soll. Nicht etwa die Texte selbst sind es, für die ihr honoriert werden wollt, sondern das Zusammentragen und Online-Stellen. Richtig? Wo und wie dieses Geld eingesammelt werden soll, ist zwar noch nicht ganz klar, aber immerhin habt ihr da schon ein paar Ideen. Vielleicht aber könnte man dazu auch Wahnvorstellung sagen. Einer dieser Einfälle, der ein wenig nach Megalomanie, Irrwitz und gekränktem Narzissmus schmeckt, lautet: News-Aggregatoren sollen zahlen, also Angebote wie Google News, dafür, dass sie diese Textschnipselchen anzeigen, die als Hyperlinks dienen, die zu euren Verlagsangeboten führen. Google spült euch die Hälfte eurer Besucher auf die Seiten und jetzt sollen sie dafür bezahlen? Das ist in etwa so, als würde ein Restaurantbesitzer Geld von den Taxifahrern verlangen, die ihnen Gäste bringen. Dann ist da noch die Idee, gewerbliche Computernutzer zur Kasse zu bitten, pauschal und auf Verdacht. Denn sie könnten ja irgendwie davon profitieren, dass ihr umgeklöppelte Agenturmeldungen, Oktoberfestbilder-Klickstrecken und überlaufende Inhalte eures Printredaktionssystems ins Web pumpt. Eine Verleger-GEZ wollt ihr euch zusammen lobbyieren, einerseits. Auf der anderen Seite droht ihr mit rituellem Selbstmord, wenn die gebührenfinanzierte Tagesschau eine iPhone-App bereitstellt. Wie geht das zusammen? Die Öffentlich-Rechtlichen sind aufgrund ihrer Gebührenfinanzierung eure erklärten Todfeinde. Andererseits wollt ihr euch in gebührenfinanzierte Verleger verwandeln. Ja, habt ihr denn überhaupt keinen Stolz? Die Gewerkschaften habt ihr schon auf eurer Seite. Das ist kein Wunder. Gewerkschaften sind in etwa so fortschrittsfreudig wie die Taliban. Hätte es sie damals schon gegeben, wären sie sicherlich auch gegen die Einführung des Buchdrucks gewesen, da er schließlich zu Arbeitsplatzabbau in den klösterlichen Schreibstuben führt. Und die schwarz-gelbe Regierung hat ein wie auch immer geartetes Leistungsschutzrecht sogar schon in ihren Koalitionsvertrag geschrieben. Das ist ebenfalls kein Wunder. Schließlich hat sich die politische Elite mit der alten Medienoligarchie prima arrangiert. Man kennt sich und weiß sich zu nehmen. Der Kontrollverlust-Blogger Michael Seemann hat den hübschen Begriff Leistungsschutzgeld erfunden. Eigentlich wollt ihr auch ein Leistungsschutzgeld. Wer beruflich eine Internetleitung hat, soll zahlen zu eurem Artenschutz. Wisst ihr was, Verleger? Haut doch einfach ab aus dem Web, wenn es euch hier nicht gefällt. Nehmt eure Texte mit und druckt sie auf Papier oder schickt sie meinetwegen per Fax weg, denn euch hat niemand gerufen. Text Mario Sixtus, Produktion D-Radio Wissen.